Kundgabe 975. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1939. Ausscheidung der Gottfeindlichen. Die gerechte Ausscheidung aller gottfeindlichen Seelen steht nahe bevor. Denn es hat der Herr diese Zeit verkündet in Wort und Schrift. Das Streben der Menschheit gilt nicht mehr der ewigen Gottheit, sondern dem Fürsten dieser Welt. Es hat sich die Menschheit in bewussten Widerstand gestellt zum Göttlichen und bleibt so nach dem Gegner untertan, der alle bösen Regungen im Menschen erstehen ließ und keinen Widerstand in ihm fand. Und so sich nun der Mensch selbst dem zuwendet, was ihm Verderben bringen muss, und keinen Hang zur ewigen Gottheit in sich verspürt, so muss ihm nun auch Erfüllung werden und die Trennung zwischen reinen und unreinen Geistern, zwischen gotterkennenden und ihn ablehnenden Wesen, ist vorausbestimmt seit Ewigkeit. Es ist nicht der Wille Gottes Anlass dazu, sondern lediglich der Wille des Menschen selbst. Und es lässt daher der göttliche Schöpfer keine Ungerechtigkeit zu. Und er gibt einem jeden Wesen Erfüllung dessen, was es sich selbst ersehnt hat. Wer dem Fürsten der Lüge, der Materie verfallen ist, fühlt sich wohl in dessen Nähe. Und er verlangt deshalb nicht nach Gott. Denn das geringste Verlangen nach ihm, dem liebevollsten Vater von Ewigkeit, wird noch in letzter Stunde erfüllt werden. Denn es verlässet der Vater nicht, die seiner gedenken und ihn erkennen in größter Not. Doch es sind ihrer viele, die bis zum Lebensende die Vaterliebe nicht erkennen, die Gott abweisen und sonach auch nicht von ihm erfasst werden können, solange Rettung noch möglich ist. Er kann nicht wieder den Willen des Menschen Besitz ergreifen von ihm. Und er kann noch viel weniger den Willen des Menschen zwangsmäßig zu sich hinlenken. Und so wird dem ewigen Tode verfallen, der nicht seine Zugehörigkeit zur ewigen Gottheit erkennen und sich ihm bewusst zuwenden will. Den Seinen dagegen hat der Vater bereitet alle Wonnen des Himmels. Und er kann es fortan nicht mehr zulassen, dass die Erde Berge, Wesen in Unzahl, die seiner nicht mehr gedenken und durch die Gefahr drohet, seinen wahren Kindern. Denn sein Geist teilet sich diesen mit, und es wird gespottet werden jeder Gabe vom Himmel von jenen, und es werden die Abtrünnigen sein in Überzahl. Hingegen das Häuflein der Gläubigen klein und machtlos, so ihm nicht Hilfe kommt durch göttlichen Willen. So bereitet sich das Gericht vor, und jede Stunde bringt die Menschheit diesem unabwendbaren Ereignis näher. Das irdische Leben wird immer höher bewertet und daher plötzlich beendet werden für manchen, der eine rächende oder strafende Gotteshand nicht fürchtet. Seine geistige Blindheit lässt ihn nicht die große Gefahr erkennen, in der seine Seele schwebt. Doch schon der leise Wille zur Wahrheit würde ihm Hilfe sein, den Irrtum zu erkennen. Stattdessen schüttelt er alles von sich, was ihm Aufklärung geben könnte, und hält sich selbst für wissend und erhaben über Lehren, die auf die ewige Gottheit hinweisen. So nehmet daher zur Kenntnis, dass vor euren Augen die Welt in Trümmer zerfallen wird, die Welt, die euch bisher das Höchste war. Nehmet zur Kenntnis, dass euch zuvor noch Hinweise über Hinweise zugehen werden, auf dass ihr euch besinnet und zurückfindet und Gott den Herrn anerkennt als Herr des Himmels und der Erde und euch ihm willig unterwerfet, auf dass er euch seine Gnade zuwende und euch errette aus den Banden der Finsternis. Amen.